When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Treffen. Unmöglich. War er doch gerade erst hinter ihnen gewesen, hatte vergeblich versucht, die Fremden einzuholen, es jedoch eben aufgrund ihres unerbittlichen Tempos nicht geschafft. Dabei war Herr S., jedenfalls wenn es darauf ankam, eigentlich ein zäher Wanderer. Unwahrscheinlich war auch, dass sie eine Pause eingelegt haben sollen. Eines Feuers hätte es schließlich gar nicht bedurft, sie zu bemerken, war doch der Wald licht genug, um mehrere hundert Meter weit sehen zu können. Wären sie während des Aufschlagen ihres Lagers ihnen beim Vorbeigehen nicht aufgefallen? Mit diesen Gedanken zermarterte Herr S. sich den Schädel, jedoch ohne recht auf einen grünen Zweig zu kommen. Abends beschloss er dann am folgenden Tage erneut versuchen zu wollen, mit den Fremden in Kontakt zu treten. Ihre Wanderung würde noch lange dauern und er hätte noch viele Chancen, dies zu tun, aber er wollte nun begierig wissen, wer denn diese Fremden wirklich waren. Herr S. ging am nächsten Morgen, also etwas abseits, und bildete das Schlusslicht der Gruppe. Er hatte beschlossen, so oft als ihm das möglich erschien, zurückzublicken, um das Näherkommen der Fremden auch rechtzeitig zu bemerken und sich auf den Weg zu ihnen zu machen. Da er dabei eine Wurzel übersehen hatte, wäre er beinahe zweimal der Länge nach hingefallen, schaffte es jedoch jedes Mal um Haaresbreite, sich wieder zu fangen und die Balance zu wahren. Tatsächlich machten sich die Fremden um ungefähr 9:30 bemerkbar. Herr S., bevor er losstürzte, schrie seinen Gefährten noch zu, er würde rasch zu ihnen gehen, doch schon bald wieder zu ihnen zurückkommen. Seine Gruppe aber reagierte nicht auf die Rufe des bereits etwas zurückgefallenen Herrn S. und schritt mit gleichbleibendem Tempo weiter. Herr S., ziemlich erbost über das egoistische Benehmen seiner Gefährten, rannte rasch schräg den Abhang hinunter, in Richtung der Fremden. Da erkannte er, nachdem er sich diesen Menschen auf bereits fast 30 Meter genähert hatte, doch wirklich den einzig wahren Herrn Lugal Sarrat. Eben jenen Lugal Sarrat, dessen Gruppe er gerade verlassen hatte. So unglaublich diese Begegnung auch schien, so unwirklich eignen sich die folgenden Szenen. Herr S. stand auf einer Anhöhe, leicht über der Gruppe, und blickte mit weit aufgerissenen Augen auf den Anführer seiner Wegbegleiter. Lugal Sarrat, seinerseits nicht minder überrascht, jedoch weitaus weniger erschreckt über die plötzliche Begegnung, erwiderte Herrn S. Gruß, um anschließend in neugierigem Tonfall zu fragen, was er denn da oben eigentlich mache. Ein ungutes Gefühl breitete sich in diesem Moment im Magen Herrn S. aus. Wohl wissend, dass es nicht von seinem Magengeschwür kam, traute er sich fast nicht zurückzublicken. Als er es dann aber schließlich doch tat, vermochte er nur das Verschwinden seiner alten Gefährten feststellen. Herr S. beschloss, den Umstand dieser rätselhaften Begegnung einstweilen noch für sich zu bewahren. Nicht zuletzt aber deshalb, da er selbst nicht imstande war, eine logische Erklärung für diese zu finden. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Okay, sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be.